So, heute mal wieder mit ein bisschen Musik. Ja, das ist die neue Scheibe von Eric Clapton. Ich mache das jetzt einfach mal und stelle die ganz kurz, ganz schnell vor. Gefällt mir super klasse. Aber war ja klar, bin ja sowieso Clapton-Fan. Ganz tolle 12 neue Songs vom Meister Slowhand. Also, ich bin total begeistert. Kann ich nur empfehlen, habe mir das Ding natürlich auf CD gekauft und gleich mal reingeschaut. Tolle Mitmusiker wieder dabei. Henry Spinetti an den Drums, Dave Bronze am Bass, einer meiner Lieblingsgitarristen, Andy Forward the Low, spielt hier die zweite Geige. Nee, die zweite Gitarre. So. Chris Dayton am Keyboard, auch hervorragend. Auch lange Zeit Wegbegleiter von Joe Cocker gewesen, auf vielen Alben und auf vielen Live-Touren. Also, ja, wer da Lust und Spaß dran hat, ich sag mal, horcht mal rein in die neue Clapton-Scheibe, gell? Eric Clapton, I Still Do. Also, kurz dazwischen geblubbert, eine kleine CD-Empfehlung. Servus, der Klaus.